is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was Island Blues van Charles Lloyd, Keith Jarrett en Jack DeJohnette. En Keith Jarrett werd midden jaren 60 lid van de Jazz Messengers van Art Blakey, een band en tevens een opleidingsinstituut. Zo heeft hij dat ervaren. We gaan straks luisteren naar Blues van Stochelo van Joshua Stefan. Dat is een Duitse jazzgitarist. Hij speelt voornamelijk moderne gypsy jazz. En dat gaat hij doen met Stochelo Rosenberg. Zwart auf Weiß van de Duitse pop-funkzanger Max Mutzke. Thank You for the Love, Morris Finest. Morris Finest is opgericht in de jaren 70... door het zangers-echtpaar Joyce, Baby Jean, Kennedy en Glenn Doc Murdoch uit Atlanta. Zwitserse pop- en soulzangeres Stephanie Heinzmann met Colors. En we beginnen straks, of eigenlijk zo direct al, met What a Difference a Day Made van Jamie Cullum. Britse zanger en multi-instrumentalist. Ja, ik heb eigenlijk zoals Stephanie Heinzmann en Morris Finest, Max Mutzke en Joshua Stefan en Stochelo Rosenberg. En ook Jamie Cullum, die waren eigenlijk vorig jaar al uitgenodigd voor Jazzfest Gronau. Maar dat ging natuurlijk niet door vanwege de COVID. En waarschijnlijk gaat het dit jaar ook niet door. Vandaar gewoon gaan wij deze muziek draaien in Jazz Meeting. What a Difference a Day Made. What a difference a day made. 24 little hours, bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. Part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. To cover your flaws, oh, can I just be me? Take a seat and fit in the crowd. Say your piece, oh, but never too loud. Oh, can I just be me? What if I came to peace with all of the pieces that made me whole? What if the mirror on the wall would tell me, not who you are. Be yourself with your heart on your sleeve. Shine your light, everybody can see. This is who you are. And what if you came to peace with all of the pieces that make you whole? What if the mirror on the wall would tell you, that make you whole. What if the mirror on the wall would tell you, oh, let me Baby, mein Respekt zu dir wächst von Tag zu Tag. Deine Art, dich zu bewegen, dich zu geben, genauso wie ich's mag. Ich seh doch, dass du wunderschön bist und dass manch andere dich begehrt, dich verehrt und zehrt. Doch deine Zeit willst du nur mit mir verbringen, ich fühle mich geehrt. Oh, was ich von dir bekomme, das darf kein anderer von dir haben. Nein, nein, nein, Baby, Baby, Baby, du bist meine Sonne, kann nur unter dir meine Früchte tragen. Baby, mein Gefühl zu dir wächst von Tag zu Tag. Du bist so wunderschön und lieb zu mir, genauso wie ich es mag. Schwarz auf weiß. Schwarz ein Leben mit dir gebe ich alles her. Schwarz auf weiß, schwarz auf weiß. Du und ich, schwarz auf weiß, schwarz auf weiß. Will die Zeit nicht mehr spüren, denn ich liebe dich. Die intimsten Dinge verbring ich mit dir. Ich verschlinge deine Leidenschaft, ich ziehe dich zu mir. Ich umschlinge deinen Körper, genieße es mit dir. Hier uns zu lieben, aufeinander zu liegen. Schwarz auf weiß, Baby, du machst mich heiß. Schwarz auf weiß, Baby, du machst mich heiß. Deine Stimme tönt mich an, stöhnt sie leise in mein Ohr. Schau, was mir anstellen kann. Die ersten Reaktionen spielen sich in meinen Hüften ab. Lies erstmal an, dann geht es Tag, Tag auf und ab. Legst du nun auf mir und gehst ab und auf und ab. Lass uns beginnen, Baby, denn sonst wird es knapp. Ich bitte dich, meine Prinzessin, zieh dich langsam vor mir aus. Du bist jetzt das, was ich will und du bist jetzt das, was ich brauch. Schwarz auf weiß, schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß, für ein Leben mit dir gebe ich alles her. Schwarz auf weiß, nun du und ich. Schwarz auf weiß, will die Zeit nicht mehr spüren, denn ich liebe dich. Keine Worten dieser Welt lässt sich nun beschreiben, wie schön es ist, wenn unsere Körper sich aneinander reiben. Oh Prinzessin, ich liebe dich und ich weiß ganz genau, du liebst mich. Schwarz auf weiß. Ein Leben mit dir gebe ich alles her. Schwarz auf weiß, schwarz auf weiß. Nur du und ich. Schwarz auf weiß, schwarz auf weiß. Will die Zeit nicht mehr spüren, denn ich liebe dich. Schwarz auf weiß. Thank you. Blues for Stachelo van Joshua Stefan en Stachelo Rosenberg van hun album Guitar Heroes. We gaan straks luisteren naar The Dream van de Duitse contrabassist, componist Martin Wendt. En natuurlijk onze eigen Nederlandse jazztrompetist die alweer 91 jaar is, Ak van Rooyen. En de Belgische jazzgitarist Philippe Catherine. Sometimes van de Britse acid jazz funkgroep The Brand New Heavies. En de Amerikaanse jazzzanger en tekstdichter en film- en musicalacteur Gregory Porter. Met Everything You Touch Is Gold. En Englishman in New York van de Duitse trompetist en pianist Julian en Roman Wassevoer. Zweedse cellist, jazzbassist, componist Lars Danielsson. En de Duitse drummer en componist in de jazz en funk Wolfgang Hafner. En we beginnen met de Amerikaanse jazzzangeres Joyce Lynn B. Smith, Shine a Light. Your life is worth it. So much better. So what you're waiting for? You really don't need a lot. Anything you want, you are the star that shines so brightly. Anything you need, so come on and shine your light. It's so much better when you do it with your heart. It is so easy. Happiness is the truth. And here is how we start. Come on and shine. Shine your light. Relate it. Enjoy it, we fly, yeah. So come on, get your shine. Shine your la la light. Shine your la la light. Shine your la la light. Come on, baby, let it shine. Shine your la la light. Shine your la la light. Shine your la la light. So many times I know so hard you try to hide it. You can trust my words, you're special and that's a lot. The world could change if we all decide to shine so brightly. Everything we need, so come on and shine that light. It's so much better when you do it with your heart. It is so easy, happiness is the truth. And here is how we start. Come on and shine. Shine your light. Relate it, you got it, enjoy it, we fly. Yeah, so come on, get your shine. Shine your la la light. Shine your la la light. Shine your la la light. Come on, baby, let it shine. Shine your la la light. Shine your la la light. Shine your la la light. Let me begin. It's something trying to tell you the story. Oh, we need to live oh, with one heart, oh, commitment fully. Oh, mothers crying, all the years, children dying, Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. But oh girl, I think that you can stop mining. I don't have to dig to see. My treasure's standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on in your life? Oh, and it feels like heaven, touching your hand. Well, it's just touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and exciting. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everyone that I know in my life is asking me, is she gonna be your wife? Oh, everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Everything you touch is gold. Needing your hand, touching your hand, seeing you. La la la la la la, they found it. Feet on fire, need all. Fire, fire, fire, for about a little fire. Fire, fire, fire, for about a little bit of a little bit of a little bit of a Badalina, Badalina, Badalina, Badalina, hey, find a Badalina. I could shine another song, I could write another song. There There are a thousand things I could say. If I went there, I could write a thousand songs about you. If I went there, I could write a thousand songs about you. And I will. Give me your time. Yes, I will. Give me some time, and I will. Give me some time, and I will. Keep it right there, keep it right there. Don't you go nowhere. I began to realize Thank you. The Dream van Martin Bint, Ak van Rooij en Philip Catherine. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. Straks gaan we verder. We gaan eruit met Duitse trompetist Till Brunner en Amerikaanse jazzpianist die al 2 Grammy Awards in zijn bezit heeft, Bob James. Het nummer heet On Vacation. Lots of places to go. We got a lot of songs